SRF 2 Kultur. Zum Hörspieltermin begrüßt Sie Johannes Meyer. Ich möchte Sie einladen zu einer Premiere. Heute präsentieren wir Ihnen nämlich zum ersten Mal am Radio eine Arbeit der Schweizer Theaterfrau und Performerin Beatrice Fleischlin. Das Hörspiel heißt Triptychon eines seltsamen Gefühls und basiert auf einem Bühnenstück, das Beatrice Fleischlin 2012 für das Theater Basel geschrieben hat. Dabei hat sich die Autorin an einem der bekanntesten und rätselhaftesten Gemälde der Kunstgeschichte orientiert, dem dreiteiligen Bild des Renaissance-Malers Hieronymus Bosch, der Garten der Lüste. Entstanden ist ein akustischer Trip in jene Gegend, wo nur eine Macht regiert, die Liebe. Die Liebe in all ihren diversen Formen und Gestalten und Fantasien, wo Paare sich finden und wieder verlieren, wo Sehnsüchte sprießen, wo Trieb und Gier sich entladen, wo ein großes Schauspiel aufgeführt wird, aber auch Witz und Spaß nicht zu kurz kommen. Triptychon eines seltsamen Gefühls von Beatrice Fleischlin. Knutschen kann man nicht allein. Nein. Leben auch nicht. Nein. Also suchen wir das Unbekannte, das Fremde. Das Verheißungsvolle. Wir unternehmen mit dem Verheißungsvollen Dinge. Aufregendes und Banales. Menschliches halt. Das Verheißungsvolle wird das Bekannte. Über das Bekannte wollen wir hier nicht reden. Über das Verheißungsvolle wollen wir reden. Ja. Ja. Und über den Verlust. Leben kann man nicht allein. Knutschen auch nicht. Also? Also suchen wir den anderen. Wer mittut in diesem Reigen der Verzweiflung und der Euphorie, gewinnt. Was? Ja. Was? Man kann es nicht benennen. Triptychon eines seltsamen Gefühls. Von dieses eine bombastische Beatrice Fleischlin. Premier Tableau. Fangen wir an. Fangen wir von vorne an. Na? Na? Na? Na? Na? Na? Im ersten Bild geht es um ein Paar. Also ein Dialog. Ja. Dialog. Ja. Ich dachte, es fängt jetzt da an. Da sollte schon etwas entstehen. Ja, ich dachte. Zwischen den beiden. Um neun. Ach, um neun. Um neun. Ach, um neun. Ja. Aha. Nein. Nein. Nein, was? Nein. Nein, was? Du kannst nicht. Du kannst nicht. Nein. Warten. Ja. Ich brauche deine Hilfe nicht. Bis ich dir erklärt habe, was du tun kannst, habe ich, was getan werden soll, schon dreimal selber... Getan. Ja. Also gerne rauchen oder zwei oder drei und komm dann so gegen neun wieder. So gegen ich rauche nicht. Neun wieder? Ich rauche nicht. Dann geh Hunde zählen oder nicht. Autos, rote. Ich kann nicht. Zählen. Ich kann nicht. Zählen. Ja. Ja. Nein. Na dann. Na dann. Bleibst halt hier. Bleibst ja? du halt hier? Ja, dann bleibst ja. du halt hier. Ja. Ja. Ja. Gut. Zwei begegnen sich. Ja. Finden sich anziehend. Ja. Schön ist das. Ja, ein erregender Vorgang. Ja. Na? Na? Ich möchte dich kennenlernen. Aha. Kann ich dich denn kennenlernen? Was bist denn du für ein komischer Kauz? Ja, so komisch bin ich gar nicht. Ich bin relativ durchschnittlich komisch. Nein, du bist nicht durchschnittlich komisch, du bist anders komisch. Komischer als du bin ich nicht. Wie viel komisch ich bin, das weiß nur ich. Mag sein. Ist so. Mag sein. Sagst ja, du. Ja, das ist mag so. Mag sein. Ja, sagst du. Ist so. Und ich stelle mein komisch im Verhältnis zu deinem komisch und ziehe meine Schlüsse daraus. Aha. Ja, das sind nur vage Ahnungen. Ich möchte sie an der Realität überprüfen. Was willst du denn wissen? Alles. Das ist zu viel. Dann würde ich sagen, etwas. Ich möchte gerne etwas erfahren über dich. Etwas. Okay. Können wir anfangen? Sag mal, bist du von einem Institut oder so? Nein. Ich schwör's, ich bin in eigener Mission unterwegs. Mission. Mission. Mission? Ja, Mission. Aha. Das will man erleben. Da wollen wir hin. Schön ist das. Ja. Ein erregender Vorgang. Ja. Auch wenn man nicht selber gemeint ist. Nein. Tja. Man kann wenigstens dabei sein. Das will man. Da wollen wir hin. Was treibt dich um? Was treibt mich um? Kannst du nicht fragen, was ist dein Beruf zum Beispiel? Ja, weiß ich ja schon. Weiß ich ja schon. Woher denn? Woher denn? Du arbeitest hier, dann ist es wohl dein Beruf. Aha. Aber womöglich ist das nur Tarnung. Tarnung? Ja, eine Tarnidentität oder so. So? So? Los, mach mit. Einkommen. Na los, mach den Esel. Mach mal den Esel. Nein, echt. Mach den Esel. Echt jetzt? Brickle Brit. Nein, echt jetzt. Echt jetzt. Ja, dann geh raus. Dann geh halt raus. Kasper, für dich alleine rum. Kasper, mal für dich alleine rum. Ja, was ist jetzt? Ja, was ist jetzt? Ja? Ich? Ja. Gut. Geh ich mal kurz. Gut. Für einen Monolog. Geh ich mal kurz. Oder so. Für einen Monolog. Oder so. Da wollen wir hin. Wo das Leben stattfindet. Obwohl es anstrengend ist. Und Angst macht. Und schief läuft. Und einen beschämt. Und wehtut. Ja. Ja. Ich könnte jetzt etwas übers Rauchen sagen. Nikotin erregt das Gehirn. Genau. Genau. Ja, genau. Ich liebe es, wenn mein Gehirn erregt ist. Die ödeste Straße hat etwas Erregendes, wenn man raucht. Ohne Erregung wäre das ja alles gar nicht auszuhalten. Aber mit einem erregten Gehirn ließe es sich sogar aushalten, uralt zu werden. Das ganz Blöde am Uraltwerden ist, dass einem ununterbrochen die anderen wegsterben. Angenommen, es gibt jetzt 400 Leute, ja? 400 Leute, mit denen ich irgendwie zu tun habe. Jedes Jahr kommen 50 dazu. 30 davon zählen nicht, weil die eh wieder aus meinem Blickfeld verschwinden. 20 pro Jahr bleiben. Dann sind das, bis ich 60 bin, nochmal 400. Mit den 400, die ich jetzt schon kenne, sind das also 800. Wenn ich 60 bin, sind es also 800 Leute, mit denen ich etwas zu tun habe. Und weil ich uralt werde, überlebe ich die meisten von ihnen. Die Herz-Kreislauf-Kollapse, Krebstode, die Selbstmorde, die tödlichen Treppenstürze, Depressionen, Demenzen, Insuffizienzen, all das. Ja, jede dritte Woche stirbt jemand. Manchmal jede Woche. Ich fahre hin, denke, der ein oder andere hätte es vielleicht noch länger gemacht, wenn die Niere, die Lunge, die Leber, das Herz nicht so viel Scheiße hätte verarbeiten müssen. All die Rückstände, all der Substanzen, mit denen der Mensch sich erregen musste, ja? Um überhaupt so alt zu werden. Die ganzen euphorisierenden Mittel. Die Arbeit, die Torten, der Schnaps und die fetten Pizzen um Mitternacht. Erregungskonsum. Und der Sex. Ja, und der Sex. Der Sex. Der Sex. Ja, wenn man mal auf Sex ist, dann kommt man nicht mehr weg. Dieser Sex und der damit verbundene Beschaffungsstress, die Heimlichkeiten, die unsauberen Tricks und Deals, dieser fiese Sex. Wenn du den nicht unter Kontrolle kriegst, dann haut's dich weg. Rauchen lässt sich besser dosieren. Du kannst dem System konstant ein gewisses Maß an Erregung zuführen. Legal und billig. Legal und billig. Ja. Ja, genau. Ja, genau. Genau. Genau. Du bist aber ziemlich am Arsch mit dem Karma. Nein, bin ich nicht. Ich mache mir halt Gedanken. Leute, die viel Zeit zum Denken haben, sollten klug sein. Und ihre Zeit nicht in die gleichen Gedanken investieren, die Leute denken, die keine Zeit zum Denken haben. Das ist doch eine Verschwendung. Leute, die viel Zeit zum Denken haben, sollten Dinge denken, die zum Beispiel dazu führen, dass alle weniger verzweifelt sind. Aber nein, alle sind verzweifelt. Ich bin nicht verzweifelt. Ich bin verzweifelt. Du? Ja, ich bin verzweifelt. Du? Ja, ich bin verzweifelt. Du? Aber du hast keine Symptome. Keine Symptome von Verzweiflung. Du bist total unversehrt. Du arbeitest. Dein Grob und Zart stehen in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander. Das ist jetzt eine Interpretation. Du kannst gar nicht verzweifelt sein. Kannst du das nochmal sagen? Was? Was? Das von gerade eben. Nochmal. Genau den Text. Okay, warte. Du. Aber du hast keine Symptome. Keine Symptome von Verzweiflung. Du bist total unversehrt. Du arbeitest. Dein Grob und Zart stehen in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander. Das ist eine Interpretation. Du kannst gar nicht verzweifelt sein. Stopp. Nochmal? Warum nicht? Kein Problem. Aber du hast keine Symptome. Keine Symptome von Verzweiflung. Du bist total unversehrt. Du stehst morgens auf und arbeitest. Du hast einen Fokus. Vielleicht ein Ziel. Oder wenigstens eine Richtung. Du bist schön. Verdammt schön. Und du hast eine komische Art, die man so noch nie gesehen hat. Eine komische, eulengescheite Art. Aber nicht so, dass man denkt, eulengescheit zwar, aber kalt wie die Nacht. Nein, so eulenmäßig, seltsam und witzig. Und störrisch und charmant. Danke, reicht. Ich bin noch nicht fertig. Ja, für mich ist das genug, danke. Danke. Hey, das hat eine Dramaturgie, das kannst du nicht einfach irgendwo kappen. Hast du dir das etwas schon vorher ausgedacht? Das wollte ich dir eigentlich verheimlichen, aber ja. In stundenlanger Arbeit. Ausgedacht, aufgeschrieben, auswendig gelernt. Du bist echt ein Kauz. Na gut, dann sag es halt zu Ende auf. Also. Eine komische, eulengescheite Art. Und aber nicht so, dass man denkt, eulengescheit zwar, aber kalt wie die Nacht. Nein, so eulenmäßig seltsam und witzig. Störrisch und charmant. In meinen Augen bist du ein sehr schöner Mensch. In meinen Augen bist du ein sehr schöner Mensch. In meinen Augen bist du ein sehr schöner Mensch. Wir brauchen es. Ja, wir brauchen es. in den Pupillen des anderen leben. In den Pupillen des anderen? Ja, ich glaube, ja. Du versuchst bei mir zu landen? Ja. Schon. Du versuchst bei mir zu landen? Ja, schon. Wirklich fulminant, das Finale. Hab ich auch relativ lange dran gearbeitet. Ist das dein Beruf? Ist Was? Das dein Beruf? Was? So Sätze machen. Nein. Ist nur eine Taktik. Ach. Ist nur eine Taktik. Hat mehrere Vorteile. Zum Beispiel? Zum Beispiel? Zeit überbrücken. Ich bin beschäftigt, muss nicht auf meine Füße starren. Bis wieder etwas passiert? Ja, genau. Bis wieder was passiert? Bis wieder etwas passiert. Genau. Ja, genau. Aha. Bis wieder etwas passiert. Ich glaube ja, dass einen das ausmacht. Aha. Mhm. Dass man geliebt sein will. Aha. Wie man geliebt sein will. Stimmt. Und wie man liebt. Aber irgendwann wird das halt Aber langweilig. Aber irgendwann wird das halt langweilig. Stimmt. Und dann? Ja. Muss wieder was passieren. Wie man liebt. Ja, dann... Dann muss wieder was passieren. Ja. Knutschen wir ein bisschen. Knutschen? Nein, ist zu früh. Schade. Mir geht dieses Geknutsche sowieso auf die Nerven. Überall knutschen sie herum, ich kann das nicht mehr sehen. Ekelhaft. Ja, und weggucken geht auch nicht. Weil da, wo man hinguckt beim Weggucken, knutschen sie auch. Es erregt halt. Komisch. Ja, komisch. Du bist ziemlich komisch. So komisch bin ich gar nicht. Ich bin relativ durchschnittlich komisch. Nee, du bist nicht durchschnittlich komisch. Du bist anders komisch. Komischer als du bin ich nicht. Jetzt stehen die beiden irgendwie komisch in der Landschaft. Ich. Du. Ich. Du. Zwei. Er ist doch eine Scheißzahl. Zwei. Zwei ist doch eine Scheißzahl! Diese zwei regt mich einigermaßen auf. Manchmal schon am frühen Morgen. Ich wache auf. Und schon bin ich auf 180. Ich mache das Fenster auf und rufe es raus. Zwei ist eine Scheißzahl. Zwei ist eine Scheißzahl! Dann mache ich das Fenster wieder zu. Aber die Aufregung hat sich nicht gelegt. Im Gegenteil, es ist schlimmer geworden. Ich reiße das Fenster nochmal auf und schreie, ihr Scheißpaare, ihr Zweierkisten. Du Guckt euch doch an, wie scheiße das ist. Wie scheiße das aussieht! Dann schließe ich das Fenster wieder und denke, das war gar nicht schön. Scheiße ist nicht schön. Ich sollte mir das abgewöhnen. Ein Ersatzwort muss her. Hey, hallo. Du? Ja? Ich bräuchte vielleicht deine Hilfe. Ja. Sag erstmal nur, was gibt's? Ja. Was gibt's? Ich suche ein anderes Wort für Scheiße. Scheiße? Scheiße kommt mir so abgelutscht vor. Und was soll ich jetzt sagen? Ja, sag einfach, was dir in den Sinn kommt. Kackenfotze. Kackenfotze? Bah, das ist zu vulgär. Arschfurz. Nein, Arschfurz, das ist albern und zu wenig böse. Ich brauche was, was mindestens so scheiße ist wie scheiße, aber eben nicht scheiße. Oh, vor kurzem habe ich ein Wort gehört, das fand ich ziemlich gut. Das könnte passen. Ja? Ja. Ja, was? Bockmist. Das ist gut. Bockmist ist gut. Danke. Das ist gut. Danke. Ich muss kurz was ausprobieren. Ich bin gleich zurück, ja? Ich stelle mich also ans Fenster und rufe, ihr Bockmistpaare, ihr Zweierkisten. Du Bockmist-Zweisamkeit, guckt euch doch an, wie Bockmist das ist. Eine Menschenmenge hat sich unter meinem Fenster angesammelt. Jetzt wäre der Moment, etwas Großes zu sagen, denke ich. Etwas, was mein Publikum im Innersten rührt, was sie erschüttert, zum Heulen bringt, eine Wahrheit über die Existenz zum Beispiel. Ich mache meinen Mund auf, aber es kommt nichts. Ich hätte mich besser vorbereiten sollen. Bockmist! Bockmist! Bockmist! Ja! Ja. Ich lächle höflich und schließe das Fenster. So. So. Ja, jetzt stehen Sie da. Na? Na? Ja. Ratlos. Ja. Beide. Ja, ja, ja. Ja. Ein bisschen ratlos. Au-dessus des étangs. Au-dessus des étangs. Des montagnes. Des montagnes. Des bois. Des bois. Des nuages. Des nuages. Envole-toi bien. Existence brumeuse. Existence brumeuse. Naja. Du. Ja. Ja. Du bist jetzt dran. Ich. Ja. Wozu? Ich. Ja. Ja. Wozu der ganze Aufwand? Fragt man sich. Man denkt ja, viel Aufwand, viel Wirkung. Ja. Aber das ist nicht immer so. Va te purifier dans l'air supérieur. Va te purifier dans l'air supérieur. Ja. Espace limpide. Ich. Espace ja. Limpide. Nein. Nein, das ergibt keinen Sinn. Das Eigentliche ergibt in den herkömmlichen Kategorien meistens keinen Sinn. Naja. Confins des sphères étoilées. Nein. Par-delà. De-la. De-la. Par-delà les confins des sphères étoilées. Des sphères étoilées. Nein. Nein. S'élancer vers les champs lumineux et sereins. Ich traue denen nicht. Ja. Ich traue den großen Gesten nicht. Nein. Aber nein. Manchmal braucht es sie einfach. Vers les champs lumineux et sereins. Damit sich überhaupt ein Gefühl einstellt. Ja. Ja. Also gut. Das sollte schon sein. Finde die Schwerkraft blöd. Die Schwerkraft? Ja, seit ich denken kann, bin ich dagegen. Ich glaube, dass sie sich schon ein wenig aufgelöst hat. Wegen dir. Das ist gelogen. Nein. Gelogen ist das nicht, das ist super subjektiv empfundene Wahrheit. Eins, zwei. Wenn wir uns morgen noch kennen, dann lade ich dich ein. Spiegeleier auf Toast. Toll. Mag ich. Toll. Mag ich. Muss aber mit Ketchup kommen. Klar, Ketchup. Habe ich. Ketchup. Das war jetzt ein Beispiel. Ketchup. Nahrungsaufnahme. Nahrungsaufnahme. Nahrungsaufnahme. Mm-hmm. Wer in der Öffentlichkeit knutscht, muss damit rechnen, dass man hinguckt. Ich kann nichts dafür. Ich muss da hingucken. Manchmal bin ich froh, gleich wieder weggucken zu können. Das Gute an knutschenden Paaren ist, dass sie mit ihren Knutschaktivitäten dermaßen beschäftigt sind, dass sie keine Aufmerksamkeit für das Drumherum haben. Man braucht sich als Zuschauer nicht um Diskretion zu kümmern. Es ist mir auch schon passiert, dass ich mich zu einem knutschenden Paar ins Zugabteil gesetzt habe. Ich dachte, ich sei clever und hätte mir für die Zugfahrt ein Intim-Entertainment umsonst mitgebucht. Die machten aber dermaßen schlimme Geräusche. Ich erwartete plötzlich Blut aus einem der Gesichter spritzen zu sehen. Nach 10 Minuten überkam mich eine kleine Übelkeit und ich verließ das Zugabteil. Ich mag es, Leuten beim Knutschen zuzuschauen. Das ist wie Grillen im Frühling. Man will dabei sein, alles blüht und quillt und du bist dabei. Deuxième Tableau. Im zweiten Bild geht es erstens um den Einzelnen in seiner Erbärmlichkeit und Pracht. Und zweitens, da gibt es schöne Monologe. Allein oder zu zweit. Oder so. Zwei. Drei. Es ist eine weite Landschaft. In der Ferne türmen sich dunkle Berge. Auf der Ebene vor den Bergen ein paar Bäume, Grasbüschel. Dazwischen Lebewesen. Getier mit Beinen und Armen. Und Köpfen mit verdrehten Augen. Man kann sich nicht entscheiden. Sind es Menschen? Oder Tiere? Sie schleichen hintereinander her. Sie lecken sich, begatten sich. Speichel tropft aus ihren Mündern. Manche stecken ihre Köpfe in die Körperöffnungen von anderen. Eine Gruppe Fettleibiger mit Fischköpfen wirft Steine auf ein kopulierendes Paar. Einige fressen sich gegenseitig bei lebendigem Leibe auf. Und überall hocken sie herum, einzeln oder in Gruppen, beobachten mit gierigen Blicken das Geschehen. Ihre Beine weit gespreizt, arbeiten sie an ihren Geschlechtsteilen. Überall Geschlechtsteile, riesige Geschlechtsteile. Eine überquellende Landschaft, kopulierendes, masturbierendes, geiles Vieh. Einer der Berge im Hintergrund speit Lava. Wenn ich das Treiben der Viecher nicht mehr aushalte, schaue ich auf den Berg. Ihn kann ich anschauen, ohne dass mir schlecht wird. Er ist schön. In seiner Erregung, in seiner Hingabe, in seiner erschöpfenden Ekstase. Einmal beobachtete ich eine Knutschszene auf einem Sofa im Foyer des Theaters. Die war sehr schön anzusehen, fesselnd. Großes Kino in der Theaterpause. Ein Paar, das kaum hatte die Pause begonnen, zusammen auf ein Sofa niedersank und begann, sich wild abzuknutschen. Erst dachte ich, dass es sich vielleicht um eine ins Foyer verlegte Szene aus dem Stück handeln würde. Ein Pausenspiel oder so, Teil der Inszenierung. Aber nein! Nein, das war ein echtes Paar! Das Paar war ein echtes aus dem echten Leben. Die waren so echt, dass ich vergaß, mich an der Bar anzustellen. Sie waren so echt, dass ich nichts anderes mehr sah, hörte und wahrnahm, bis der Abend zu Ende war. Ich hatte den ganzen zweiten Teil der Inszenierung verpasst. Aber dafür hatte ich ein Stück erlebt, wie es sich kein Autor ausdenken kann. Es ging um Leidenschaft. Nein, viel aufregender. Es ging um sich aufbäumende Wogen von Leidenschaft. Um Erregung, Hingabe. Das war intensiv. Genau. Genau das möchte man sehen. Genau das. Auch wenn man nicht selber der Darsteller ist, man erlebt etwas. Es fällt etwas für einen ab. Ein paar Happen vom großen Leidenschaftsbraten. Davon kann man dann eine Weile zehren. Ich habe das schon sehr früh gemerkt, dass ich auf Dinge abfahre. Das erste Mal war es eine große Kugel aus Stein, die sich ununterbrochen auf sprudelndem Wasser drehte. Meine Kugel. Wunderschön. Ich konnte nicht aufhören, sie anzufassen. Es beruhigte und erregte mich zugleich. Sie füllte mein ganzes Denken aus. Nachts schlich ich mich aus dem Haus, um mich zu ihr zu legen. Verunsicherung, Erregung, Scham. Das waren meine Seinszustände. Ein paar Jahre ging das so. Dann kam eine heftige, eine stürmische Phase. Ich verliebte mich in den Waggon. Ich will übers Wochenende zu einer Freundin fahren. Ich stehe auf dem Perron und warte auf die Einfahrt des Zuges. Dann erblicke ich ihn auf dem gegenüberliegenden Gleis. In einem strahlenden Blau blitzt er mich an. Eine harte Erschütterung erfasst für Sekunden meine ganze Existenz. Alles, was ich bin, verschwindet und macht einem unmissverständlichen Befehl Platz. Ich will dich. Ich rase durch die Unterführung, besteige den Waggon, bleibe das ganze Wochenende bei ihm. Am nächsten Wochenende das Gleiche. All die kommenden Wochenenden. Ich gehe einfach mit. Egal, wohin er mich bringt. Freunde reden auf mich ein, sagen, es sei unvernünftig, ich solle damit aufhören. Ich versuche, an seine Einsatzpläne ranzukommen. Versuche zu veranlassen, dass er Zwischenstopps an Bahnhöfen bekommt, wo ich heimlich zusteigen kann. Ich schreibe unzählige Briefe, hänge stundenlang in Telefonwarteschleifen, streite mich mit Vorzimmerdamen. Ich kämpfe um uns. Ich kämpfe um ein paar Stunden Leidenschaft. Irgendwann bemerke ich, dass ihm mein ganzer Aufwand egal ist. Er nimmt mich, wenn ich da bin, dann verschwindet er wieder. Ich weiß nichts von ihm. Verzehre mich nach ihm. Die totale Abhängigkeit. Als ich das begreife, entscheide ich mich zu gehen. Plötzlich ist es ganz einfach. Ich werfe ihn aus meinem Leben. Adieu. Auch sonst warf ich damals einiges über Bord. Ich entrümpelte mich und schaffte Platz für das, was noch kommen wollte. Das war auch die Zeit, wo ich mich von meinen Freunden trennte. Ich konnte ihre Ratschläge nicht mehr ertragen. Ich begann, gutes Geld zu verdienen und hatte viel Spaß mit allerlei Dingen. Jetzt ist der Turm in meinem Leben. Ein Konstrukt von Wucht und Eleganz. Alles an ihm ist erregend. Ich gehöre ihm. Ich spreche Französisch mit ihm. Nicht, dass es nötig wäre. Unsere Kommunikation funktioniert auf einer ganz anderen Ebene. Er ist ein Charmeur. Et comme elle est rigolote. Auf den Turm kann ich mich verlassen. Er ist immer da. Ich kann hinfahren, wann ich will. Er erwartet mich. Ich schmiege mich an ihn, winde mich an ihm hoch, höher, noch höher, bis zu den Sternen hinauf. Wir erobern uns andere Sphären. Au-dessus des étangs, des montagnes, des bois, des nuages. Envole-toi bien, existence brumeuse. Va te purifier dans l'air supérieur et espace limpide. Par-delà les confins des sphères étoilées. S'élancer vers les champs lumineux et sereins. Da ist einer, der will mich ab und zu. Das ist kein Problem. Leute, die etwas Bestimmtes an mir lieben wollen, einen bestimmten Aspekt, ab und zu, wenn sie gerade Zeit haben, können mich ganz einfach lieben. Ich weiß, was gefragt ist, wir treffen uns, bringen es zusammen auf den Punkt und ja, der Deal ist gemacht. Man taucht da herum in so einer Liebesessenz, trifft sich, macht ein paar Dinge zusammen, schwimmt dann zum nächsten. In jeder dieser Begegnungen ist ein ganzes mögliches Leben enthalten, von dem man ein Häppchen kosten kann. Aber wenn jemand kommt, der will mich unbedingt und bedingungslos, jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde, bis man alt ist. Und selbst dann ist es noch nicht ausgeschöpft und geht noch weiter. Und das ist lang. Da ist man dann mit diesen Menschen jeden Tag, schafft eine Realität und weiß, wie man sich in ihr bewegt. Und gemeinsam erlangt man eine zarte Meisterschaft in dieser Realität. Und wenn man alt ist, sieht man, das ist man geworden. Das hat man aus all den Möglichkeiten geschaffen. Diesen Entwurf. Meistens sind das doch ganz komische Arrangements. Ja, ganz komische Arrangements. Ja. Wenn man Teil davon ist, kommt einem das gar nicht komisch vor. Meistens ist es doch sehr, sehr komisch. Aber wenn ich mir vorstelle, jeden Tag alleine hier im Park spazieren zu gehen, mit meinem Rauhaardackel an der Leine und zu hoffen, dass mal wieder jemand vorbeikommt, das ist ja auch nicht so. Ich registriere ziemlich schnell, wenn mich einer ins Visier nimmt. Die murmeln ja immer so Mantras vor sich hin. Jetzt gehe ich hin. Ja, jetzt gehe ich hin. Jetzt gehe ich einfach hin. Und wenn sie zu zweit sind, geh du mal hin. Jetzt geh du mal hin. Jetzt geh schon hin. Und dann? Kein Problem. Ich gehe hin. Jetzt gehe ich hin. Ich gehe hin. Kein Problem. Kilian ist so einer. So ein Mantrasager. Kilian auf der Suche nach Vergnügen. Also eher schon auf der Jagd. Ich bin auch auf der Suche nach Vergnügen. Kilian könnte mir Zugang dazu verschaffen. Ich sende ganz nebenher ein paar Signale in seine Richtung. Hier, Zicklein. Hier. Kilian sieht Zicklein und sofort, gleich gehe ich hin. Ja, jetzt gehe ich hin. Jetzt gehe ich einfach hin. Ich, Zicklein, komm. Komm. Jetzt komm schon. Der ist wirklich störrisch, der kleine Goldesel. Aber schließlich trottet er an. Hey. Hey. Hey. Du hast gemerkt, dass ich die ganze Zeit zu dir rüber gucke. Ich will nicht einfältig wirken. Du hast eine unglaublich tolle... Titte? Ich habe sogar zwei. Nein, Nein, ich habe nicht Titte sagen wollen. Das glaubst du. Ich sage dir, du hast Titte sagen wollen. Und dann nochmal Titte, weil ich habe ja zwei. Hier, Titte, Titte. Ich habe auf deine Bluse geschaut, ich schwör's. Ich wollte sagen, du hast eine tolle Ausstrahlung. Deine Bluse... Deine Ausstrahlung, das erinnert mich an ein Bild von Renoir, was ich kürzlich im Museum gesehen habe. Und ich wollte dich fragen... Ich gehe nicht ins Museum. Ich habe meinen Schrank zu Hause. Da hängen 1000 hübsche Blusen drin. Die kann ich mir überziehen und mich im Spiegel betrachten. Okay, kein Museum. Jedem seinen Spaß. Und da dieser Renoir tot ist, aber du offensichtlich nicht, muss ich heute wohl Spaß mit dir haben, wenn ich Spaß haben will. Du bist aber eine Schnelle. Warten bringt nichts. Warten macht müde. Wenn man zu lang wartet, liegt man mit dem Gesicht auf dem Teppich. Und die Zunge hängt dir raus aus dem trockenen Maul, noch bevor du was abbekommen hast vom großen Fressen. Also gut, dann steht jetzt Spaß auf dem Programm. Spaß! Oh ja! Ich habe einen Brunnen in mir. Einen Brunnen. Wenn jemand da ist, dann sprudelt der. Wenn keiner da ist, bleibt er trocken. Ich muss jemanden haben, sonst versiege ich. Es ist noch so viel in mir drin. Das will hinaus. Hinaus schwappen. Wie wild kann ich sprudeln? Ich will es erfahren. Ich will nicht alles fortschwimmen. Aber ich nehme die Gefahr in Kauf. Ich brauche das. Nicht jeder hält das aus. Manche muss man zwingen. Manche muss man dazu zwingen, zwingen, zwingen. Die meisten wissen gar nicht, was man erleben kann. Wenn man sich nahe kommt. Wenn man sich so nahe kommt. Ich kann dich zwingen, ohne dass du es merkst. Ich wecke in dir ein schlummerndes Bedürfnis. Das Bedürfnis nach mir, mir, mir. Dann wirst du weich und lässt zu, dass ich mich an dich schmiege. Dann schwappe ich nur so über. Davon leben wir dann. Davon leben wir. Davon leben wir dann eine Weile. Der Himmel ist weg. Das Weltall fällt auf mich in seiner ganzen Schwärze. Ist das jetzt Gefühlsmetaphorik? Ja, sorry. Entschuldigung, ich gehe dann jetzt vielleicht besser wieder. Gierig, ja. Wie so ein Vieh. Wie so ein Vieh. Mit so einem lässt sich keiner gerne blicken. So einem. Außer? Außer es scheißt was. Es scheißt? Was Goldenes. Was? Bricklebrit. Bricklebrit? Bricklebrit. Zauberspruch. Bricklebrit. Du bist so eine kleine wilde Hexe, was? Schon wirklich. Find ich's raus? Schon wirklich. Verhext du mich? Na klar. Verwandle mich. Ein Tier. Was für ein Tier? Ein Esel vielleicht? Wow, wow, ich kann kaum erwarten. Ich auch. Shampoos. Shampoos. Shampoos. Shampoos. Es war wie ein Erdbeben. Es hinterließ einen tiefen Riss. Dann war eine Weile Totenstille. Man ist alleine in einer stillen, zerfetzten Landschaft. Man starrt auf die aufgerissene Erde. Ungläubig starrt man. Man tastet seinen Körper ab. Er ist unversehrt, aber voller Schmerzen. Man starrt vor sich hin, benommen. Dann kommt die Panik. Dann geht es vorbei. dann weint man. Da, wo die Tränen in die Erde fallen, sprießen exotische Blüten. Sie sind schön und duften. Und man leckt von dem klebrigen Saft. Man vergisst. Dann wachsen Grasbüschel, Wiesen, Erlen. Man vergisst. Dann Obstbäume. Man ist in einem neuen Garten. Der Schmerz geht weg. Wenn man will, dass er weggeht, geht er weg. Ich will nicht, dass der Schmerz weggeht. Er ist Zeuge davon, dass du da warst. Wenn ich den Schmerz verbanne, bist du nie da gewesen. Ich will, dass du da gewesen bist. Ich will es nicht vergessen. Du warst da. Wir haben zusammen Dinge getan. Wir haben zusammen daran geglaubt. Dass du andere Dinge glaubst, mit anderen jetzt, warum nicht? Aber unsere Dinge. Unsere Dinge. Unsere Dinge? Sie sind nicht mehr. Ich brauche, dass wir an sie geglaubt haben. Ich brauche, dass ich mit dir einmal an etwas geglaubt habe. Ich brauche es. Wenn der Schmerz weg ist und du weg bist, wenn nichts mehr davon zeugt, dass ich geglaubt habe mit dir, dann war es nie. Dann war ich nie einer. Nie einer mit einem Glauben? Dann bin ich nie gewesen. Am Anfang war das Gefühl, es war groß. Nun, am Anfang ist es immer groß, das Gefühl. Das hat ja nichts zu sagen. Es ist ein Gefühl. Und daraus wird ein Universum. Plötzlich ist man mit jemandem der Mittelpunkt des Universums. Natürlich fragst du nicht nach, welches Universum das werden soll, das man da gerade schafft. Du glaubst, dass es ein gutes wird. Es explodiert ja aus diesem Gefühl, also muss es ein gutes werden. Es gibt keinen Zweifel. Und dann? Dann dehnt sich die Geschichte aus. Ich habe darauf vertraut, dass alles, was kommt, in einer logischen Verbindung zu dem Gefühl vom Anfang steht. Alle Worte, alle Blicke, alles in einer logischen Verbindung. Ich habe mir vertraut und dir. Ich war mir sicher, dass alles, was kommt, gut werden würde. Wie dumm. Es ist dumm zu glauben, dass das Gefühl vom Anfang einen berechtigt zu vertrauen. Ich hätte einmal sagen müssen, es tut mir leid, es ist alles nicht so, wie wir glauben. Ich habe es nie gesagt. Ich dachte, es wäre besser so. Wir waren dumm. Ja, wir waren dumm. Aber auch nicht dümmer als andere. Durchschnittlich dumm. Das ist das Erniedrigendste von allem, diese durchschnittliche Dummheit. Wo doch am Anfang dieses Gefühl war. Dieses Universumsgefühl. Ein. Deux. Du hast gesagt, du hast mich herausgeritzt. Aus jeder einzelnen Zelle, so verwachsen wie wir waren. Du hast gesagt, du seist beinahe verblutet dabei. Dann seist du in den Fluss gestiegen. Das eisige Wasser habe dein Blut gestillt. Die Strömung dich fortgerissen. Jetzt bist du weg, an einem anderen Ort. Du hast mich aus deiner Erinnerung gelöscht. Unsere Geschichte. Unerträglich. Deux. Trois. Eine andere Geschichte muss her. Eine andere Geschichte muss her. Eine andere. Eine andere. Eine gepimpte. Eine gepimpte. Sofort. Sofort. Eine andere. Eine andere Geschichte. Eine andere. Her damit. Eine andere Geschichte. Her damit. Sofort. Eine gepimpte. Sofort. Eine andere Geschichte. Eine andere Geschichte muss her. Eine andere Geschichte. Eine andere. Her damit. Eine gepimpte Geschichte. Sofort. Eine gepimpte. Eine andere Geschichte muss her. Eine andere. Eine gepimpte. Eine gepimpte. Troisième Tableau. Im dritten Teil geht es drüber und drunter. C'est la fin. Und dann? Dann? Dann kommt der Schluss. Voilà. C'est parti. Die Party beginnt. Die Gäste sind eingetrudelt. Sie tragen Kostüme. Alle tragen Kostüme. Eine besondere Party. Mit besonderen Kostümen. Esel, Matrose, Sau, Elefant. Eine Hummel, ein Prinz. Maulwurf, Kuh, Gorilla. Ameise, Hirsch. Und so weiter und so weiter. Die Kostüme sind aufblasbar. Wie Schwimmwesten quasi. Aber Achtung, nur an den gewissen Stellen. Den Brüsten und den Geschlechtsteilen. Die werden mit Helium befüllt. Aufblasbare Genitalien mit Ventilen, die man so lange befüllt, bis das Kostüm inklusive Inhalt vom Boden abhebt. Und dann? Dann? Dann machen die da oben Sachen. Das muss man gesehen haben. Ja, sonst glaubt man's nicht. Flugakrobatik. Absolut. Natürlich sieht das plump aus und albern. Aber sie haben Spaß. Sie haben alle Spaß. Unendlicher Spaß. Hey, Bruder, Sau! Geiles Kostüm. Na, da hat sich eine das neue Saukostüm gemietet. Clever. Sehr clever. In viel Euter passt viel Helium. Ja, geil. Hey, fass mich nicht an. Hey, komm. Nein, halt. Darum kommen die alle her. So ist es. Die wollen was erleben. Die wollen richtig was erleben. Wer bist du? Das wird sich zeigen. Wann? Wenn wir was machen. Na gut, aber wer bist du? Na eben, es kommt drauf an, was wir machen. Ja, ich meine du. Du, bevor du was machst mit mir. Okay. Ich bin der Bär, der tanzen kann. Wenn er böse ist, frisst er auch schon mal ein Schaf. Aber meistens ist er friedlich. Hm. Mit Bären habe ich praktisch noch nie was gemacht. Na, das wird sich ändern. Hm? Knutschen? Mindestens. Gleich geht's los. Ja, gleich heben sie ab. Gleich taumeln sie an ihren Riesenklöten oder Riesenvaginen und Atomtitten durch die Luft. Was für ein Auftritt! Göttlich! Lustig! Der Luftraum füllt sich. Höher und höher. Sie lassen sich treiben. Sie eiern und schwanken. Sie strampeln und rudern. Irre! Nach hinten, zur Seite, bis unter das Dach, bis in die schummrigsten Ecken. Einzeln, in Paaren und in Gruppen. Was halt unter den erschwerten Bedingungen so möglich ist. Aber genau das rauszufinden, darum geht's. Das macht sie an. Und schon geht's zur Sache. Aber hallo. Hey, hallo. Warte. Hey, du da. Geile Sau. Der im Matrosenkostüm versucht's bei der Sau. Flottes Gemächt. Gleich platzen seine Klöten. Magst du mit mir wilden, hemmungslosen Sex haben? Was? Nee. Nee, du. Danke. Ach, schade. Nee. Lieber nicht, aber nimm's nicht persönlich. Hey, kleiner Stecher, du gefällst mir. Danke. Und da ist einer, der ist tatsächlich David Hasselhoff im Baywatch-Kostüm. Kommt gerade mit der jungen Hummel in Fahrt. Knutschen wir? Knutschen? Ich weiß nicht. Wir können auch was anderes machen. Sagst du mir was Geiles? Ich fürchte nein. Nein? Es wäre der Beginn eines großen Missverständnisses. Warum fürchtest du das, hm? Sag mir jetzt was Geiles. Geiles Kostüm. Weiter. Geiler Arsch. Weiter. Sonst nix? Komm schon. Ich möchte was Geiles hören. Hör auf zu drängeln, Baby, oder ich surf weiter. Ach nee. Geh nicht. Okay, okay. Knutschen wir. Du bist so albern, Bademeister. Aber gut. Na dann los, Baby. Wie die rumturnen. Strampeln, wie die Blöden. Schau, wie Davids Hoden baumeln. Beachtlich. Gleich verliert er die Balance. Und die Hummel? Was hat die denn vor? Die will sich in Davids Hintern verkriechen? Wow. Entschuldigung. Ja? Was machen die da alle? Petting in aufblasbaren Ganzkörperanzügen. Mit Verschlüssen? An bestimmten Stellen, ja. Ratsch, ratsch, ganz einfach. Ein Igel. Was macht der hier? Bei Igeln denke ich immer nur an die Matsche, die sie hinterlassen, wenn sie überfahren werden. Wie an ihr Sexualleben. Hast du ihre riesigen Schamlippen gesehen? Igel? Kann ich dich anfassen? Weiß nicht, Hirsch. Hab ich noch nie gemacht. Oh, wenn es so einfach ist. Ratsch, ratsch. Bringt sicher Spaß. Na gut. Na gut. Was gibt's, Kuh? Ich möchte kultiviert sein, aber es gelingt mir nicht. Ja, was heißt das schon, kultiviert? Sich angemessen benehmen, elegante Riemchen, Sandalen tragen und nicht so aufdringlich mit dem Euterwabern. Du gefällst mir aber ganz gut so, Kuh, mit deinem aufdringlich wabernden Euter. Weißt du, Ameise, du bist nicht gerade das, was ich mir unter einer kultivierten Person vorstelle. Bah, ich mag keine kultivierten Personen. Die benehmen sich langweilig. Aber schön. Sie benehmen sich schön. Wir beide zusammen. Wir könnten uns wild und hemmungslos benehmen. Danke. Nein. Oh, scheiße, ich hätte dich wirklich gern gehabt. Bist du morgen auch hier? So möglich. Aber nicht mehr als Kuh. Ja, versteh, du schwitzt ja auch wie eine Sau. Ja. Na dann. Viel Spaß noch. Tschüss, Ameise. Oh, pass auf, dass du nicht der Hütte wirst. Weiter hinten im Raum der Maulwurf und der kleine Matrose. Die sind ganz schön vertraut. So ist es. Da bahnt sich etwas an. Jetzt tragen sie ihre dünnen Beine in kurzen Hosen zur Schau. Und ihre Tattoos. Und ihre Kinder. Und alle lecken an bunten Eiskugeln. Die Welt ist hässlich. Aber du bist schön. Ist das deine Masche? Ja, das ist meine Masche. Meistens merkt das keiner. Und du? Oh. Ich benutze dieselbe. Darum. Ein grässliches Pack, die Menschen. Ja. Knutschen wir? Warum nicht? Vielleicht klappt es ja mit den beiden. Ein wirklich zauberhaftes Paar. Und David, schau dir das an. David Hasselhoff baggert an der Sau. Arbeitest du für jemanden? Ja! Ah, okay. Arbeitest du professionell für jemanden? Ja, professionell. Für verschiedene. Und bist du gerade im Dienst? Ich bin immer im Dienst. Im Dienst meiner Mission. Früher, wir haben für die Mission gesammelt. Sonntagsschule. Ja, früher vielleicht. Aber heute ist ja jeder in seiner eigenen Mission unterwegs. Darf ich dich missionieren, Baby? hängen alle in der Luft, das ganze Getier, und machen rum. Ein einziges Gerangel und Getaumel und Gewühl. Zwei Krokodile. Ein Pirat und ein Meerschweinchen. Eine Bäckerin. Mit wirklich sehr sehenswerten Brüsten. Madonna? Und ein rosa Elefant. Der im Gegensatz zu den anderen Partygästen etwas gelangweilt an seinen Geschlechtsteilen hängt. Das wird sich aber gleich ändern. Er hat einen Esel an der Backe. Und sag nicht Vögel. Hab ich Vögeln gesagt? Ja. Oh, ja, ich hab Vögeln gesagt. Sorry, das ist mir rausgerutscht. Ich wollte es heute nicht sagen, aber dann ist es mir rausgerutscht. Ja, ist schon gut. Tatsächlich hab ich Vögeln gesagt und es nicht mal gemerkt. Rumpfvögel mit allem, was sich anbietet. Vögeln, wild und hemmungslos, das hab ich gesagt. Vögeln, bis die Balken bersten. Ist gut, Jan. Nein, ist nicht gut, gar nicht gut. Ja, dauernd denke ich. Du denkst es nicht, nur du sagst es. Ununterbrochen, das nervt. Mach was dagegen. Was denn? Weiß ich das? Scheiße. Die Natur ist unberechenbar. Echt. Ich möchte nicht mehr dazugehören. Niemand schluchzt bei meinem Anblick. Niemand wirft sich mir zu Füßen. Wenn du willst, kann ich das für dich machen. Naja. Willst du? Naja, das wäre toll. Na gut, kriegen wir hin. Kein Problem. Eine Frage der Atemtechnik. So, das muss reichen. Liebster Prinz, du hast meinen lang ersehnten Wunsch erfüllt. Kein Ding, Gorilla, ich hab's gern gemacht. Und ich? Kann ich? Was war das? Scheiße, der Typ im Eselskostüm. Der stürzt gleich ab. Hat wohl versehentlich beim Onanieren ein Ventil geöffnet. An seiner rechten Hode, klar. Idiot. Tja, die Luft ist wohl raus bei dem. Hoppla, nochmal gut gegangen. Aber nur, weil da so dicke Matten liegen. Der Sicherheitsdienst hat aufgepasst. Verdienter Applaus. Kann ich etwas für dich machen? Nee. Okay, bist du... Verzweifelt? Ich bin doch nicht verzweifelt. Okay, das ist das... Ich bin überhaupt nicht verzweifelt. Das ist ja kein Problem. Magst du mit mir wilden, hemmungslosen Sex haben? Ja. Hast du gerade Ja gesagt? Ja. Das ist ja unglaublich. Was ist da dran unglaublich? Dass du Ja sagst. Das freut mich so, dass ich total perplex bin. Wenn du wüsstest, wie viel Mut mich das gekostet hat. Seit vielen Wochen versuche ich bei dir zu landen. Du hast mich nicht bemerkt. Oder mich extra ignoriert. Ich habe echt gelitten wegen dir, weißt du. Ich habe mir... Halt die Klappe! Sonst überlege ich es mir doch noch anders. Was? Nein. Und wir? Was machen wir nun? Wir fallen übereinander her. Wie ausgehungerte Tiere. Echt? Schon möglich. Oh, gefällt mir. Gut. Wirklich? Ja. Wirklich? Naja, was heißt schon wirklich? Die Wirklichkeit ist derart öde. Bisschen aufpimpen muss sein. Stimmt. In der Zwischenzeit sind die meisten der Genitalflugkörper merklich gesunken. Einige versuchen durch das Abwerfen von Ballast wieder an Höhe zu gewinnen. Klappt aber nicht wirklich. Hast du auch was Aufgepimptes? Ja, meinen Busen. Der ist aufgepimpt? Denkt man gar nicht. Danke, Prinz. Bitte, Gorilla. Knutschen wir ein bisschen. Nee. Nee? Nee. Boah, das ist jetzt aber eine Enttäuschung. Was? Nee. Dass du mich volltexten kannst, das war die Abmachung. Solchen Typen wie dir kann man echt alles vorspielen. Ja, wirklich? Ja. Aha. Echt wahr. Gut geblufft. Die ersten sind bereits gelandet. Sie stehen an der Bar und entledigen sich ihrer Kostüme. Irgendwie sehen die aus wie verschwitzte Maden. Maden, die sich aus ihrer Haut schälen. Ehrlich gesagt, in den Kostümen sahen sie verheißungsvoller aus. Oh, sag nicht Vögeln. Ich hab nicht Vögeln gesagt. Ich hab genau gar nichts gesagt. Du hast Vögeln gesagt. Ich sag nie Vögeln. Ich hab's mir abgewöhnt. Ich hab's gehört, ganz genau hab ich's gehört. Er hat's nicht gesagt. Hör auf. Und selbst wenn er's gesagt hat, ist es okay, Vögeln zu sagen. Ist nur ein Wort. Sein lustiges Wort. Es gibt andere, die sind viel gefährlicher. Gefährlicher? Was zum Beispiel? Da stehen sie nun herum, in ihren Unterhosen. Seltsamer Anblick. Hoffentlich dreht jetzt keiner das Licht an. Dann wäre der ganze Trubel umsonst gewesen. Dann würde man nach Hause gehen und sich nur noch daran erinnern, dass man am Ende... Hallo? Was ist jetzt los? Da, oben! Da baumeln noch zwei. Tatsächlich. Der rosa Elefant und die Eule. Ich kann dir den ganzen Tag zuschauen. Selbst Spiegeleierbraten hat was Erregendes, wenn du es tust. Ich will in deinem Haar herumfummeln bis ans Ende meiner Tage. Sonst nichts. Wir können sowas sagen und es ist wahr. Du musst in meinem Leben keinen Zweck erfüllen. Und du nicht in meinem. Ja. Ja, das ist es wohl. Ja, das seltsame Gefühl. Dieser Augenblick, der alles beinhaltet, weil er an keine Bedingungen gebunden ist. Blöd nur, dass er vorübergeht. Das ist allerdings blöd. Daran will ich gar nicht denken. Nein, daran will ich nicht denken. Ich muss trotzdem daran denken. Geh weg, Gedanke. Er geht nicht weg. Geh weg, Gedanke. Er geht nicht weg. Geh weg, Gedanke. Er geht nicht weg. Geh weg. Er geht nicht weg. Geh weg. Es wäre schön zu verschwinden. Manchmal. Blub, blub, blub, blub, blub. Ja, genau, blub. Genau, ohne Erklärung. Dass ich es noch nicht getan habe, wundert mich. Was hält dich noch hier? Eine Feigheit vielleicht. Es gibt nichts mehr zu holen. Was es zu holen gäbe, hängt zu hoch. Boah, das ist traurig. Das ist ja nicht auszuhalten. Eine Geschichte muss her, eine gepimpt und zwar sofort. Ja, her damit. Was schaut ihr mich an? Ja, du. Ich bin nicht gut in so etwas. Dann du. Mach du. Ich hab mich verausgabt, sorry. Ich auch, ich bin total ausgequetscht. Ja, wollen würde ich schon. Können? Nein. David? Ich? Ich bewege mich durch eine Kulisse aus Pappe und Luft. Ein unbedeutender Statist, einer von Millionen, ein müder Klumpen Fleisch. Na, großartig. Ist eh gleich zu Ende. Wen kümmert's? Hat sonst noch jemand Text? Nee. Na, und dann? Deux, trois, un. Und dann kommt der Moment kurz vor dem Ende. Da schaust du noch einmal das an, was du Wirklichkeit genannt hast. Ein Prinzenmonolog, das passt doch. Psst. Und es wird zerfallen, vor deinen Augen zerfallen und du mit ihm. Und während du zerfällst, siehst du noch einmal alles, was du aufgegeben und verlassen hast. Die Menschen und die Träume. Du siehst, was du nicht verlassen hast obwohl du es 1000 Mal heimlich geplant hattest. Und es tut weh. Und es tut weh. Du siehst, was du geschaffen hast und wie wenig es ist im Verhältnis zu dem, was du nicht geschaffen hast. Und es tut weh. Und dann siehst du die Liebe, die du gegeben und die Liebe, die du bekommen hast und wie wenig es ist im Verhältnis zu dem vielen Unbedeutenden, dem du Beachtung geschenkt hast. Und das tut weh. Aber nicht lange. Dann ist es vorbei. Und aller Schmerz und alles Wollen und aller Aufregung und aller Überdruss pulverisiert sich und fällt zurück in den großen Topf, an welchem ein bärtiger Alter steht und mit einer hölzernen Kelle darin herumrührt. Und das tut weh. Psst! Von Zeit zu Zeit schöpft der Alte eine Kelle voller Brühe, führt sie zum Mund und kostet ein wenig. Wenn es ihm gefällt, pustet er heftig. Die Brühe löst sich von der Kelle, formt sich zu einem Nebel, wird zur Gestalt, die sich schüttelt und räkelt und dann jauchzend in die Nacht entschwindet. Das wirst du aber alles nicht mehr sehen, weil du nicht mehr bist. Du bist schon in Milliarden Teilchen zerfallen und Teil von eben dieser Brühe, in welche der Alte mit seiner hölzernen Kelle rührt. So, ja, also so etwa könnte man sich das Ende vorstellen. Ja, na gut, prima. Ja, das war doch schon nicht schlecht. Ja, ganz okay. Bisschen pathetisch. Ach was, ja, vielleicht. Und wenn schon. Aber meine lieben Freunde... Das ist ja noch nicht das Ende. Eben, das ist es ja. Okay, gut. Aber wenn das noch nicht das Ende ist, wohin soll es denn jetzt gehen? Weiß nicht. Oh, was? Keine Ahnung. Ausschlafen, dann mal gucken. Also, Leute, ich komme nicht wieder. Dann kommst du halt nicht mehr. Oh. Ansage ist doch, wir sollen machen, was Spaß macht. Ja, hat ja auch Spaß gemacht, aber jetzt halt nicht mehr. Ja, lass uns was anderes machen. Nein, mir gefällt's. Genauso will ich morgen wieder. Okay, dann machen die weiter, die wollen, und die anderen diskutieren. Genau. Da führt aber nirgends hin, führt in den Sumpf. Ja, da saufen wir langsam ab. Oh ja, saufen. Ja, aber mit Spaß. Absaufen mit Spaß. Mehr ist eh nicht rauszuholen. Wer hat eine Idee? Wie wär's ohne den ganzen Verkleidungskram? Oh, nackt. Ja, nackt ist gut. Alles weg, den ganzen Plunder. Nackt mit Socken. Wie wär's mit weniger Action? Weniger Action, oh, vielleicht ja. Noch ein bisschen langweiliger. Das finde ich auch, das ist riskant. Was? Haben doch alle genug vom Häppchenleben. Alle? Du kannst nicht für alle reden. Ich glaube, das könnte hinhauen. Es liegt voll auf der Linie. Slow food, slow living, slow sex. Ja, lieber schnell fertig mit allem und dann blub. Halt, wir quatschen im Kreis. Was wollen wir? Dass nicht so viel schiefläuft. Wow. Kannst du das ein bisschen positiver formulieren? Ja, das... Aber warte, ich hab's. Vielleicht... Epilogue 31. Und? Und? Ich will mich an dir festklammern. Aber mich ekelt der Gedanke, mich an dir festzuklammern, einfach um nicht verzweifelt zu sein. Das ist tatsächlich ein ekelerregender Gedanke. Ja, unerträglich. Aber dann auch wieder ein völlig banaler Gedanke. Man wollte ein Glanz am Himmel werden und... Siehe da, man ward ein... Bockmist. Trabant. In einer Klammergalaxie. Ja. Am äußersten Zipfel einer Milchstraße. Buah. Was kann man dagegen unternehmen? Fenster aufmachen und es hinausschreien. Du Universum, mit dir will ich nichts zu tun haben! Dann Fenster wieder schließen. Sich aufs Bett werfen. Heulen. Viele Stunden. Dann Nase schnauben, ins Tagebuch schreiben. Das Universum gibt es nicht. Und wenn es da wäre, ich schaue nicht hin. Aber Aber es ist nur die eine Wahrheit. Es ist nur die eine Wahrheit. Und die andere? Und die andere? Man kann es nicht sagen. Vielleicht ist das eben dieses Bombastische. Oh Schreck. Oh Schreck, schon reden wir synchron. Gleich unterhalten wir uns darüber, welche Autos schön und welche Menschen hässlich sind. Dann fangen wir an, sonntags zusammen hier ins Studio zu gehen. Eine Weile wäre schön. Eine Weile wäre das schön, ja, vielleicht. Und dann? Dann käme die erste Phase. Erst würden wir so tun, als wäre nichts. Aber dann, eines Tages, wir hatten Freunde zu Besuch, würden wir sagen, das haben wir gestern auch zueinander gesagt. Und wenn der Besuch weg wäre, würden wir uns Sätze um die Ohren hauen. Ja. Wir würden in unserem Wohnzimmer sitzen und uns Sätze um die Ohren hauen. Wir wären enttäuscht. Wir hatten gehofft, dass wir nie Phasen haben. Dann würden wir sagen, ich hätte es anders gewollt. Dann würden wir sagen, immer sagst du wir. Dann würden wir uns Sätze vor die Füße werfen, wie man dem Hund eine Handvoll Trockenfutter vor die Füße wirft. Hör auf zu klammern. Du klammerst doch. Das war früher. Dann würden wir es mit Vernunft probieren und sagen, Lass uns wieder kultiviert sein. Lass uns beim nächsten Mal die Sätze auf Zettel schreiben und uns die Zettel unter der zugesperrten Tür zuschieben. Wir würden es eine schöne Idee finden. Beim nächsten Mal würden wir die Sätze aufschreiben und uns unter der zugesperrten Tür zuschieben. Wir würden die Sätze lesen. Es würde sich anfühlen wie vor die Füße geworfenes Hundefutter. Wir wären enttäuscht. Dass uns das passiert. Dass uns das passiert, es wäre schlimm. Wir können es nicht ändern. Würden wir sagen. Dann würde wieder Ruhe sein. Für eine Weile. Dann wieder nicht. Es würde wehtun. Immer wieder. Bis zum Ende. Man müsste es anders machen. Wie? Ja. Wie? Epilogue 49. Wie spät ist es jetzt? Neun. Ah, dann fängt es jetzt an. Ja. Oh, schön. Wie spät ist es jetzt? Dann fängt es jetzt an. Ja. Schön. Ja. Neun. Epilogue. 18. Dann fängt es jetzt an. Ja. Mann. Schön. Haben wir viel geredet. Viel geredet und nichts geknutscht. Hole ich nach. Ja. Allein? Es gibt Dinge, die kann man nicht allein. Und es gibt andere, Brötchen da ist es kein Problem. Brötchen holen zum Beispiel. Staubsaugen auch. Flaschen wegbringen. Frühstücken geht auch, aber... Aber? Ausnahmen sind erwünscht. Morgen zum Beispiel? Spiegeleier mit Ketchup auf Toast. Spiegeleier mit Ketchup auf Toast. Genau. Spiegeleier mit Ketchup auf Toast. Yes. Und danach? Im Park herumrennen. Allein? Allein ist schöner zu zweit. Theoretisch. Praktisch allein ist theoretisch schöner nicht allein. Du eulenkomische Person. Was würdest du sagen, wenn ich dir sagen würde, ich mag dich? Sehr. Was würdest du sagen, wenn ich sagen würde, ich mag dich? Sehr. Du eulenkomische Person. Was würdest du sagen, wenn ich sagen würde... Was? Ich mag dich sehr. Kommst du? Hm? Hey, was soll das? lassen die mich hier einfach? Naja, auch egal. Ist eh bald weg, das alles hier. Das schöne Studio. Tant pis. Il y aura autre chose, il y a toujours autre chose. À la fin. Et c'est parti. Triptychon eines seltsamen Gefühls. Das war die Premiere des neuen SRF-Hörspiels nach der Vorlage der Schweizer Autorin Beatrice Fleischlin. Es wirkten mit Verena Buss und Jean-Pierre Gornu als altes Paar, Lilian Amua, Jean Devo und Inga Eickemeyer mit Martin Butzke, Fritz Fenne und Benno Schulz als junges Paar, Isabel Menke als Frau im Studio sowie vielen anderen. Komposition und Sounddesign Amandine Casadamont, Tontechnik Basil Kneubühler, Hörspielbearbeitung und Regie Reto Ott.